keine Snares auf den Headphones. Naja, noch ein bisschen lauter. Okay, das passt. Ja. Okay. Yeah, yeah, yeah. Wir haben uns doch nicht vorgestellt, verdammt, wo bleibt mein Anstand? Ich bin Morris Gump, sperre dich anfangs in den Wandschrank. Ich schreibe geile Texte, nebenbei mach ich einen Handstand. So sorge ich für Wellen und du strandest auf der Sandbank. Du willst hinter Steuer, doch du wirst es gegen die Wand fahren. Ich steigere mich nur langsam, doch dafür werde ich Bestand haben. Du brauchst keine Angst haben, bin im Grunde handsam. Schlage keine Leute, sondern töte mit der Pumpgun. Bam, bam, das war's dann und keiner ruft den Arzt an. Denn alle sind so beschäftigt und hören meine Parts an. Doch was ist mit dir? Wehre dich im Nahkampf oder willst du dich freikaufen? Bei mir kann man nur im Bad zahlen. Gewinn die Runde direkt, ja. Im ersten Wahlgang, danach verkriechst du dich zu deiner Freundin, gehst auf Walfang. Inhaltlich leidest du offenbar an Sparzwang. Meine Texte nehmen dich hart ran und das fördert dein Handrang. Yeah. Wer ist talentiert und überrelevant? Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump. Wer bettelt nicht gern, doch fängt trotzdem damit an? Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump. Wer hat geile Tracks, die du auf YouTube hören kannst? Morris Gump. Fick deine Mutter und hat den längsten Schwanz. Helene Fischer, der Ficker, Ficker. Jetzt alle aufgepasst, aha. Ist doch bloß ausgedacht. Eure Schwäche ist hausgemacht und dafür werdet ihr ausgelacht. Habt mich nicht schlau gemacht, sondern seid taub gemacht. Denn ihr habt auf Verdacht viel zu viel Scheiße rausgebracht. Yeah. Die Konkurrenz erblasst, denn meine Parts am Macht. Den meisten ist das viel zu krass, die fliehen vor der Schlacht. Geübter meines Fass, aha. Mach auch nach 8 noch Krach. Und alle unter meinem Dach liegen in der Nacht noch wach. 85 Beats im Minutentakt. Sorg dafür, dass die Nachbarschaft keine Ruhe hat. Mit meinen Rhymes mach ich kurz ein ganzes Rudelblatt. Leg mich dann ins Bett und spiele an meinem Nudelsack. Jedes Wochenende legt ihr eine Hure flach. Am Montag findet der Schulhof, ihr seid echt so super krass. Doch da dein Freundeskreis eigentlich nur Nudeln mag, bin ich noch am Grübeln, ob ihr euch mit Ruhm besudelt habt. Wer ist talentiert und überrelevant? Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump. Wer bettelt nicht gern, doch fängt trotzdem damit an? Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump. Wer hat geile Tracks, die du auf YouTube hören kannst? Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump, Morris Gump. Wer fickt deine Mutter und hat den längsten Schwanz? Helene Fischer, der Ficker, Ficker.